Sie hören Popstop, das Musikradio. Jetzt mit einer neuen Ausgabe aus der Reihe Internationale Hits und ihre deutschen Coverversionen. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Alexander Stock. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die letzte Sendung erinnern können. Da habe ich Ihnen am Ende Nikita von Elton John vorgestellt und die deutsche Version von Bernhard Brink. Leider war das so weit am Ende der Sendung, dass ich zu Bernhard Brink nichts mehr sagen konnte. Und das will ich jetzt gerne tun. Sie haben ihn eben gehört mit dem Song »Wo steht das geschrieben?« Eine Frage, die ich mir auch öfter stelle, als mir lieb ist. Also Bernhard Brink. Der wurde im Mai 1952 in Nordhorn geboren. Er ist deutscher Schlagersänger und Fernseh- und Radiomoderator. Anfang der 1970er Jahre zog Bernhard Brink von Nordhorn nach Berlin und schrieb sich dort für ein Jurastudium ein. Das hat er aber schnell zugunsten der Musik zurückgestellt und er unterschrieb seinen ersten Schallplattenvertrag bei Hansa Records. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er 1972 in der ZDF-Hitparade mit dem Titel Bombenfest. Zwischen 1974 und 1981 war er mit insgesamt 12 Singles in den deutschen Verkaufscharts vertreten. Die meisten seiner Titel waren damals Adaptionen englischsprachiger Titel, so wie der soeben gehörte Song. Im Laufe der 1990er Jahre wurde Bernhard Brink Radio- und Fernsehmoderator im Bereich des Schlagers. Anfang der 1990er Jahre war er als Sänger noch einmal erfolgreich und 1991 erreichte er beim ersten deutschen Songfestival hinter Nicole mit dem Lied »Geh, ehe ich den Kopf total verliere« den zweiten Platz. Kommen wir nun zu dem Original des soeben gehörten Songs und Sie werden es kennen, Sie können mitsingen, denke ich mir mal, vor allen Dingen den Refrain. Ronettes mit Be My Baby und ich habe das Gefühl, ich habe sie alle singen gehört. War schön. Mal gucken, ob wir das noch einmal hinkriegen in dieser Sendung. Das, was wir soeben gehört haben, war die erste Single der Ronettes und die stammt aus dem Jahr 1963. Der Produzent Phil Spector bediente sich bei dieser Aufnahme der inzwischen doch weltweit bekannt gewordenen Wrecking Crew. Am 15. August 1963 kam die Platte auf den Markt. Der Hit gelangte am 31. August 1963 in die amerikanischen Popcharts und verblieb für 3 Wochen auf Platz 2. In Großbritannien wurde er auf Rang 4 notiert und er verkaufte sich nach seiner Veröffentlichung alleine im Jahr 1963 mehr als 2 Millionen Mal. Der Titel erhielt den BMI Award und in der Liste des Rolling Stone der 500 besten Songs aller Zeiten erreichte das Lied Platz 22. 1987 wurde das Lied im Soundtrack zum Film Dirty Dancing verwendet. Es sind 15 Coverversionen des Titels registriert, zum Beispiel die von Andy Kim ist ganz bekannt und es gibt eine ganze Reihe weiterer Künstler. Get on board. We gonna ride till there ain't no more. We'll go taking it slow. And Lord, don't you know I'll have me a time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song. Sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now. My baby, crackling rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright. Cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running. Play it now, play it now. My baby, crackin' rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright. Cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions. Ba-ba-ba-ba. Zu dem jetzt gespielten Song muss man auch nicht sehr viel sagen. Das war Cracklin' Rosie und den Interpreten, den kennen Sie auch, den hatten wir auch schon einmal, das war nämlich Neil Diamond. Der Song wurde 1970 von ihm geschrieben und aufgenommen und mit den Musikern der Wrecking Crew, die hatten wir ja gerade schon mal. Das Lied wurde auf Neil Diamonds Album Top Root Manuscript aufgenommen und war im Oktober 1970 Neil Diamonds erste amerikanische Nummer 1 und sein 3. Song, der sich 1 Million Mal verkaufte. Mit Cracklin' Rosie schaffte Neil Diamond den Durchbruch in Großbritannien und dort erreichte er Platz 3 in der Hitparade und hielt diesen Platz 4 Wochen lang. In Australien wurde er Platz 2 und ebenfalls in der irischen Single Chart. Seine beste Leistung hatte er in Neuseeland, wo er am Ende des Jahres 5 Wochen lang auf Platz 1 blieb. alle Frauen dieser Welt sind ja nicht einmal halb so schön, wie du für mich bist. Wenn du mich küsst, mein Leben ist schön, nur weil wir uns verstehen. Alle Frauen dieser Welt, die waren ab sofort für mich tabu, als ich dich sah. Denn es geschah das Wunder, das ich mir erträumt und so lang versäumt. Alles in einem schenkst du mir, Liebe und Schönheit und Vertrauen. All das find ich nur bei dir. Darum brauch ich nur dich im Leben. Mehr als du gibst, kann mir keine geben. Und das wird so für das ganze Leben sein. Alle Zeit, immer zu, was ich tu, ich sag dir, alle Frauen dieser Welt sind ja nicht einmal halb so schön, wie du für mich bist. Wenn du mich küsst, das Wunder, das ich mir erträumt und so lang versäumt. Blau die Augen wie das Meer, rot sind die Lippen, die mich küssen. All das geb ich nie mehr her. Glaube mir, ich brauch nur dich im Leben. Mehr als du gibst, kann mir keine geben. Und das wird so für das ganze Leben. Alle Zeit, immer zu, was ich tu, ich sag dir, alle Frauen dieser Welt sind ja nicht einmal halb so schön, wie du für mich bist. Wenn du mich küsst, mein Leben ist schön, nur weil wir uns verstehen. Die deutsche Version von Cracklin' Rosie hieß Alle Frauen dieser Welt und die wurde gesungen von Gerhard Wendland. Ja, machte Gerhard Wendland zunächst einmal den Eindruck, als wüsste er nicht wohin mit seiner Männlichkeit. So kommt es am Ende doch auf eine einzige Frau heraus, die er liebt, genauso wie es bei Neil Diamond ist. Ansonsten gilt hier die alte Regel, wenn man nichts Gescheites zu sagen weiß, einfach mal die Klappe halten. My mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free. As long as I'm a ghost, you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. Star who gets burned in a three-way strip. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. Gordon Lightfoot war das mit dem von ihm selbst geschriebenen Song If You Could Read My Mind. Es entstand in einer sehr schwierigen Phase des Sängers, nämlich als es um seine Scheidung ging. Es erreichte bei der Veröffentlichung im Jahr 1970 Platz 1 der kanadischen Singlecharts und wurde 1971 bei der internationalen Veröffentlichung in mehreren Ländern in der Hitparade geführt. So zum Beispiel erreichte der Song im Februar 1971 Platz 5 der Billboard Hot 100. Später im Jahr erreichte er Platz 27 in der australischen Singletabelle und Platz 30 in der britischen Singlecharts. Außerdem erreichte er eine Woche lang Platz 1 der Billboard Easy Listening Charts und war die erste von 4 Lightfoot-Veröffentlichungen, die einen Platz 1 erreichten. Während der Olympischen Spiele in München 1972 wurde die Instrumentalversion von den Spotniks als Erkennungsmusik des ARD Olympiastudios auch dem letzten Fernsehzuschauer bekannt. Will ich ein Buch zum Lesen? Welche Art von Buch will ich? Eins, das noch nie da gewesen, wäre ich ein Buch für dich. Oder legtest du nach dem ersten Satz die Story aus der Hand? Ein ungelesener Band, der dir niemals am Herzen liegt, weil sein Papier mehr würdest du mein Leser sein? Gäbe es kein Buch daneben, wäre jede Seite dein. Bliebest du mir treu bis zum letzten Wort, wie immer es auch heißt. Auch wenn du es längst weißt, ein Buch, das du von Neuem liest, in dem du dich oft selbst beschrieben siehst. Wirst du verstehen, was ich sagen will und nur zwischen den Zeilen steht, was kein Satz verrät. Ein Buch, das mit dir weint und lacht, das dein Begleiter ist bei Tag und Nacht, mit dir träumt und mit dir wacht, Buch, das du manchmal hast und liebst, das du mit mir schriebst, es wird mit dir enden. Jene Bande, der Bände spricht, er verlässt dich nicht, wenn das Blatt dich wenden wird. Wäre ich ein Buch im Leben, würdest du mein Leser sein? Gäbe es kein Buch daneben, wäre jede Seite dein. Bliebest du mir treu bis zum letzten Wort, wie immer es auch heißt, auch wenn du es längst weißt. Ein Buch, das du von Neuem liest, schriebst, sie wird mit dir enden. Jene Band, der Bände spricht, er verlässt dich nicht, wenn das Blatt sich wenden wird. Die deutsche Version zu If You Could Read My Mind stammt von Dalia Lavi und der Song hieß Wär ich ein Buch im Leben. Den starken deutschen Text hat Dalia Lavi selbst geschrieben. Die Künstlerin wurde am 12. Oktober 1942 in Haifa, dem damaligen Völkerbundsmandat für Palästina, geboren und starb am 3. Mai 2017 in Asheville, North Carolina. Sie war eine israelische Filmschauspielerin und Sängerin. Ihre Mutter war eine deutsche Jüdin und ihr Vater war ein russischer Jude, die damals wegen des Nazi-Regimes aus Deutschland fliehen mussten. Dalia Lavi hat den Traum ihrer Großmutter erfüllt, die wohl immer eine Entertainerin werden wollte, und das hat dann Dalia Lavi zur Perfektion gebracht. Sie belegte mit dem Song »Wär ich ein Buch« Platz 32 in der deutschen Hitparade. Die Liste der Alben und Singles, die sie in Deutschland veröffentlicht hat, ist ellenlang und es würde die Sendung sprengen, alles aufzuführen, was man finden kann. Sie spielte auch in mehreren deutschen Filmen mit und war international ein gefragter Star. Sing me. Sing me an old-fashioned song. Bring me back in my mind to a time where my memories all come from. A good time and song, the kind that makes you wanna sing along. A good old-fashioned hand clapping, knee slapping, foot tapping song. Sing me an old-fashioned song. Das war Billy Joe Spears mit Sing Me an Old Fashioned Song. Billy Joe Spears wurde am 14. Januar 1937 in Beaumont in Texas geboren und verstarb am 14. Dezember 2011 in Vidor, ebenfalls in Texas. Sie war eine US-amerikanische Country-Sängerin, die ihre größten Erfolge in den 1970er Jahren hatte. Ihre ersten Schallplattenaufnahmen machte sie mit 13 Jahren unter dem Namen Billy Joe Moore. Dann kamen Auftritte in der Show Louisiana Hayride und dann schloss sie die Schule ab und arbeitete als Sekretärin und sang in Nachtclubs. Dann zog sie von Texas nach Nashville und hatte dort 1968 ihren ersten kleinen Hit mit He's Got More Love in His Little Finger. Ein Jahr später erreichte sie mit Mr. Walker It's All Over einen Platz 4 in den Country Charts und das war einer der ersten Songs über sexuelle Diskriminierung. Ernste Stimmbandprobleme zwangen sie immer zu längeren Unterbrechungen. 1972 kam es zu einer Stimmbandoperation und danach hatte sie, und zwar 1975, mit dem Song Blanket on the Ground einen Nummer 1 Hit in der Country Charts, ein Platz 78 in den Billboard Hot 100. Der Song war auch sonst international sehr bekannt und ich denke mal, in einer der nächsten Sendungen werde ich mich mit diesem Song beschäftigen. Heute also Sing Me an Old Fashioned Song. Der schaffte es dann auf Platz 34 in Großbritannien. Sie hören Popstop, das Musikradio. Weißt du, was du für mich bist? Weißt du, wie schwer zu beschreiben das immer wieder ist? Du drehst dich im Kreis und mit der Zeit entdeckst du irgendwann. Dort zwischen Zeilen zuweilen, was dir kein Wort sagen kann. Du bist die Welt für mich, nein, das klingt jämmerlich. Du bist mir wie ein Sohn, das trifft nicht den richtigen Ton. Alle Zeit soll dir mein Herz gehören. Oder ich hab dich zum Fressen gern. Alles, das trifft nicht des Pudels Kern. Das sagt so viel und gar nichts. Stets gewinnt, bist wie ein Leben, das neu beginnt. Wär ich ein Vogel, du wärst der Wind. Du bist, woraus meine Träume sind. Sag mir, was wär ich ohne dich? Du bist der Tag und die Nacht für mich. Wenn eine liebt, dann lieb ich dich. Ich glaube, du verstehst. Das haben Sie gemerkt. Das war noch einmal Dalia Lavi mit dem Song »Weißt du, was du für mich bist?« Das ist die deutsche Version von »Sing me an old-fashioned song«. Im Gegensatz zum Originaltext, in dem es einfach darum geht, dass man einen altmodischen Song noch einmal hören möchte, um sich an alte Zeiten zu erinnern, singt hier Dalia Lavi von Liebe und Treue. Ja, und der deutsche Text stammt von Gerd Müller Schwanke. Also, er sammle für einen guten Zweck, sagt der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Alle wollen etwas von mir, das Finanzamt sowieso. Und an dieser Melkmaschine geht die stärkste Kuh K.O. Später heißt's in meiner Kneipe, du zahl mir noch ein Bier. Aber ich bin völlig abgebrannt, ich kann doch nichts dafür. Und da kommt schon wieder einer, hast ne Zigarette, Mann. Ich geb ihm meine letzte und ich zünd sie auch noch an. Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Ja, da kommt so ein wilder Hippie mit geflicktem Hosenbein und fragt mich überfreundlich, kannst du mir einen Fünferlein? Kaum 10 Meter weiter, da quatscht mich jemand an. Er hätte grad kein Kleingeld für die Fahrt mit der Straßenbahn. Ich schieb mir einen Lolli rein und ein Mädchen lächelt nett. Ihre Wimpern klimpern und sie fragt, ob ich noch einen hätte. Sie könnte nirgends schlafen und wollte mit zu mir. Doch hat man mir gekündigt, ich steh selber vor der Tür. Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Kassenschrank, bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Den Song haben wir alle schon des Öfteren gehört in den 1970er Jahren, 1980er Jahren. Der stammt von der Schweizer Gruppe Rumpelstilz. Und der Song hieß Kiosk. Ein sehr interessanter Text und ja, den gibt's in mehreren Sprachen, zum Beispiel auf Schweizerdeutsch, auf Alemannisch und auf Hochdeutsch. Rumpelstilz wurde 1971 gegründet, die erste Single erschien 1973 und 1975 folgte die erste Langspielplatte. Dann traten sie im gleichen Jahr beim Montreux Jazz Festival auf und wurden dadurch einem breiteren Publikum bekannt. 1976 gelang ihnen der kommerzielle Durchbruch mit dem Lied Teddybär und kurz darauf wurde Kiosk, das was wir eben gehört haben, ihr größter Hit. Die LP, auf der der Song Kiosk zuerst erschienen ist, heißt Fünf Narren im Karren. Die hochdeutsche Übersetzung kam in Deutschland auf den Markt und auch die Single wurde in Deutschland sehr bekannt und erreichte 1977 die deutschen Singlecharts. Natürlich war der Song auch in der Schweiz in der Hitparade ganz weit oben Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, ist das jetzt ein deutscher Song, der als Vorlage für eine Coverversion dient? Oder ist es selbst eine Coverversion oder weiß der Geier was? Ich denke, um dahinter zu kommen, müssen wir tatsächlich den Geier fragen. Weiß jemand, wo der wohnt? Jetzt. Das war Little Feat mit dem Song Dixie Chicken und man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Das klingt doch sehr ähnlich. Diese Frage hat sich auch Richard Fischbacher gestellt, unser Schweizer Kollege hier bei Popstop, dem Musikradio, und mir diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Er konnte auch keine abschließende Antwort dazu geben und wenn man im Internet einmal nachschaut, da heißt es an einer ganz bestimmten Stelle: Musikalisch ist bei Kiosk eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Lied Dixie Chicken der US-amerikanischen Gruppe Little Feat aus dem Jahr 1973 zu bemerken, auch wenn Polo Hofer die Autorenrechte für sich allein in Anspruch nimmt. Polo Hofer war übrigens der Sänger der Band Rumpelstilz. Die Frage scheint offen zu sein und wir können es halten, wie wir wollen. In Köln sagt man, halt es wie Goldschmidts Jung, dem ist sowieso alles egal. Also, es war ein schönes Lied und Richard hat uns hier mal zum Nachdenken veranlasst. Ob's was nützt? Wir werden sehen. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Bei diesem Song gibt es keine Unklarheiten, da ist alles klar und wer nicht Bescheid weiß, ist selber schuld. Das war Chuck Berry mit dem Song No Particular Place to Go. Der Song wurde im Mai 1964 als Single herausgebracht und erschien im November 1964 auf dem Album St. Louis to Liverpool. Vor einigen Wochen hatten wir den Song School Days ebenfalls von Chuck Berry und Sie werden, wenn Sie sich erinnern, feststellen, dass das dieselbe Melodie ist. Nun gibt es in Deutschland ja die Aussage, dass Dieter Bohlen es geschafft hat, ein Lied 12-mal neu zu komponieren. Und da kann ich nur sagen, das hat Chuck Berry viele, viele Jahre vor ihm auch schon gekonnt. Der Song war in Kanada ein Platz 6, in Irland ein Platz 7, in Neuseeland ein Platz 2. Im Vereinigten Königreich wurde es ein Platz 3. In den US-Billboard Hot 100 belegte es Platz 10, genauso wie in der US-Billboard Rhythm and Blues Singles Hitparade. Das Lied erzählt die Geschichte eines Pärchens. Da fährt der junge Mann seine Freundin durch die Gegend und sie fangen an zu schmusen und er möchte gerne anhalten und aussteigen und spazieren zu gehen, aber er kriegt den Sicherheitsgurt nicht auf. Also fahren sie weiter ohne ein bestimmtes Ziel. Und so heißt die deutsche Version. Baby, wo fahren wir heute hin? Wir haben den Wagen voll Benzin. Die Nacht ist jung und sternenklar, bei dir zu sein ist wunderbar. Wir lieben dieses tolle Spiel und haben kein bestimmtes Ziel. Schneide ich eine Kurve an, rückst du noch näher an mich ran. Im Radio haben wir Musik, die Fahrt bedeutet für uns Glück. Wir lieben dieses tolle Spiel und haben kein bestimmtes Ziel. am Waldesrand, dann gehen wir zärtlich Hand in Hand. Und ich nehm mir noch einen Kuss, weil ich dann weiterfahren muss. Wir lieben dieses tolle Spiel und haben kein bestimmtes Ziel. Fahren wir erst einmal raus, dann wollen wir nicht mehr nach Haus. Wir haben heute so viel Zeit, das Morgengrauen ist noch weit. Wir lieben dieses tolle Spiel und haben kein bestimmtes Ziel. Wissen Sie, wer die deutsche Version von No Particular Place to Go gesungen hat? Nein? Nun, das war Bernd Spier. Der wurde im April 1944 in Ludwigslust in Mecklenburg geboren und starb im Dezember 2017 in Ostfriesland. Bernd Spier wechselte von Mecklenburg nach Hessen und besuchte dort die Schule und hatte eine Band, mit der er häufig als Background-Musiker die morgendliche Rundfunksendung Frankfurter Wecker begleitete. 1963 wurde die Plattenfirma CBS auf ihn aufmerksam und brachte mit ihm eine Single heraus, die jedoch floppte. Erst mit der Veröffentlichung des von Hans Bertram produzierten Songs »Das kannst du mir nicht verbieten« im Dezember 1963 gelang ihm der Durchbruch am Schlagermarkt. 1964 kam seine Single Memphis, Tennessee heraus und die landete auf Platz 1 in der deutschen Hitparade. Die Rückseite von Memphis, Tennessee war ohne ein bestimmtes Ziel. Die soeben gehörte Aufnahme. Yeah. endlich mal wieder etwas Italienisches. Das ist doch schön. Jetzt müsste ich den Song auch noch richtig ansagen können, dann wäre die Sache perfekt. Der Song hieß Tu sei l'unica donna per me und er stammt von Alan Sorrenti. Na, das ist ja nochmal gerade gut gegangen. Auf Deutsch würde das bedeuten, du bist die einzige Frau für mich. Alan Sorrenti wurde am 9. Dezember 1950 in Neapel geboren. Er ist Sänger, Gitarrist und Songschreiber. Gegen Ende 1979 erzielte er seinen großen europäischen Hit mit der Single, die wir soeben gehört haben und die seitdem in verschiedenen Sprachen gecovert wurde. In Italien landete der Song auf Platz 1 in der Hitparade, ebenso in der Schweiz, und es war das zweiterfolgreichste Lied des Jahres. In Österreich hatte er damit einen Nummer 2 Hit, in Deutschland erreichte er zwar nur Platz 13, war aber volle 39 Wochen in der Hitparade. Es gibt 3 auf Deutsch gesungene Coverversionen. Die älteste, nämlich aus dem Jahr 1979, ist die von Hoffmann und Hoffmann. Ja, und die kommt jetzt. Ich brauch keine Partys, denn es ist ganz egal, was ich tu. Ich brauch keinen Whisky, auch keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Seit du fort bist, hab ich mich verändert, denn ich kann mich über nichts mehr freuen. Und alle meine Freunde reden dauernd auf mich ein. Sie sagen, ich soll dich vergessen, das wird nicht möglich sein. Allmählich seh ich ein. Ich brauch keinen Urlaub, ich brauch keine Partys, denn es ist ganz egal, was ich tu. Ich brauch keinen Whisky, auch keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Einfach weg. Sie raten mir, ich sollte doch nach anderen Mädchen sehen. Sie können nicht verstehen. Ich brauche dich. Das war mir niemals so klar, dass es wieder werden, wie es früher mal war. Ich schluck meinen Stolz und ruf dich heute an, weil ich ohne dich nicht mehr lang leben kann. Ich brauch kein Mitleid, ich brauch keinen Abstand. Ohne dich komm ich doch nicht zur Ruhe. Ich brauch keine Bücher, auch keine Tabletten. Alles, was ich brauche, bist du. Ich brauch keinen Urlaub, ich brauch keine Partys, denn es ist ganz egal, was ich tu. Ich brauch keinen Whisky, auch keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Nur du, nur du. Alles, was ich brauche, bist du. Nur du, nur du. Alles, was ich brauche, bist du. Nur du, nur du. Alles, was ich brauche, bist du. Das war die 27. Ausgabe von Internationale Hits und ihre deutschen Coverversionen. Am Mikrofon war Alexander Stock. Der verabschiedet sich jetzt von Ihnen hier bei Popstop, dem Musikradio. Malet Jod und tschüss.